Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, wenn das mein Partner wüsste. Welche Geheimnisse habt ihr vor eurem Partner oder vor eurer Partnerin? Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Zur Einstimmung in die heutige Sendung ein Fax von Renate aus Bochum. 70 Jahre alt, sie schreibt, lieber Domian, wusstest du, dass sich 35% der verheirateten Männer nach dem Beischlaf umdrehen und einschlafen? Aber was machen die anderen 65%, weißt du es? Die ziehen sich an und gehen nach Hause. Das war nur ein kleiner Scherz von deiner treuen Nachteule Renate aus Bochum. Vielen Dank für das Fax, Renate. Janine ist die Erste. Hallo Janine. 20 Jahre alt. Ja, hallo. Und du hast ein Geheimnis vor deinem Partner. Ja. Ein großes Geheimnis. Ja. Erzähl. Ja, ich schäme mich auch dafür eigentlich, weil, also es ist so, wir haben seit 4 Jahren eine Beziehung. Mhm. Es gab Höhen und Tiefen. Es gab Alkoholexzesse von Seiten meines Partners her. Mhm. Wir leben zusammen. Kinder? Nein. Ja. 2 Fehlgeburten gehabt. Mhm. Und seitdem hat sich mein Partner grundlegend gewandelt. Mhm. Und seine Körperhygiene lässt zu wünschen übrig. Und seitdem ekel ich mich ganz, ganz dolle. Also die Körperhygiene lässt zu wünschen übrig? Ja. Und du ekelst dich vor ihm? Ja, ganz, ja. Ganz doll sogar? Ja, gerade auch im intimen Leben ist so gut wie gar nichts mehr. Mhm. Und wenn, dann muss ich mich schon immer sehr zusammenreißen und überreden, da halt einen Schritt zu machen. Mhm. Das Thema heißt ja, wenn das mein Partner wüsste, meinst du damit, wenn dein Partner wüsste, dass du dich vor ihm ekelst? Das weiß er. Das weiß er. Geht mhm. noch weiter. Mhm. Ja, und vor ja, einem Vierteljahr habe ich einen Mann kennengelernt und bin eine Affäre eingegangen. Und ja, und jetzt ist halt so, es sind teilweise Gefühle im Spiel. Mhm. Und ich weiß nicht mehr ein noch aus. Mhm. Ich schäme mich eigentlich in Bund und Boden und Grund. Ja. Aber dein Freund, dein eigentlicher Freund, mit dem du 4 Jahre zusammen bist, weiß von dieser Affäre nichts. Nein. Ja, ahnt er was? Nein. Du machst das ganz geschickt und ganz heimlich. Ja. Wie triffst du dich denn, oder wo triffst du dich denn mit deinem Geliebten, mit deinem Lover? Bei ihm unterwegs. Und das Kuriose ist, wir haben ja teilweise auch Dienst zusammen. Was habt ihr zusammen? Dienst, Arbeit. Dienst zusammen, achso, also ist ein Arbeitskollege. Ja. Mehr oder weniger. Mhm. Du musst es auch nicht so genau jetzt erklären. Du belügst dann natürlich auch gezielt deinen Partner, wenn du dich privat jetzt mit ihm triffst, ne? Ja. Was sagst du dann, wohin du gehst? Also, dass ich mich privat mit ihm treffe, das weiß er schon. Ach, das weiß er. Ja, er wittert da nichts, er ist nicht misstrauisch. Nee. Mhm. Jetzt sag mir doch nochmal mit dem Ekel. Mhm. Du sagst, dass er, das hat, ich blätter nochmal ein bisschen weiter zurück. Mhm. Du sagst, du hast 2 Fehlgeburten ja. gehabt. Ja. Und seitdem hat dein Partner sich so sehr verändert. Ja. Das heißt, vorher war alles in Ordnung und ihr ja. hattet eine normale, gut funktionierende ja, genau. Beziehung. Genau. Mhm. Und das Problem ist, er spricht nicht mit mir drüber. Auch mhm. nach den Fehlgeburten im Krankenhaus. Ich war ständig alleine, ist nicht gekommen. Ich habe es halt darauf geschoben, dass es ihm halt auch sehr nah ging. Mhm. Und wenn ich ihn darauf angesprochen habe, nee, mir geht's gut, es ist nichts. Und wollte halt nicht drüber reden. Aber du bemerkst, dass seit diesem Zeitpunkt, seit der 2. Fehlgeburt, bei ihm etwas sich sehr verändert hat. Ja, ja. Beispielsweise dann eben auch, wie du gerade es geschildert hast, das Hygienische. Wie krass ist das denn? Wäscht er sich gar nicht mehr? Kaum noch? Ja. Also ich sag mal, duschen oder baden alle 3-4 Tage. Mhm. Schon heftig. Mhm. Und wenn ich ihm das sage, sagt er, ja, nerv mich nicht und dies und das und ist meine Sache. Was ekelt dich am meisten an deinem Partner? Der Geruch, das Unsaubere, weil ich für meine Person bin vielleicht zu penibel, mhm, aber weil vor allen Dingen von ihm war man es auch nicht gewohnt. Mhm. Und immer wenn du ihn darauf ansprichst, macht er zu, blockt er ab. Total. Mhm. Mhm. Du hast gerade das Stichwort Sex auch angesprochen, das heißt, letztendlich sind da alle Leidenschaften bei dir nur wirklich liegen brach. Ja, ja. Hauptsächlich wegen der Hygiene oder auch, weil er sich grundsätzlich auch verändert hat? Auch, und vor allen Dingen, er setzt mich halt auch sehr unter Druck mit einem Kind. Mhm. Er will halt unbedingt ein Kind, mhm, wenn wir dann halt mal Sex hatten, gleich, ja, meinst, ist jetzt was geworden oder so. Und ach, so fängt er gleich an. Dann. Ja. Das heißt, das hat gleich so ein Produktionsgefühl, ne? Ja. Das hat nicht mehr mit Spaß und Leidenschaft, genau, was zu tun. Genau. Wenn du dann mit dem schläfst, was geht denn dann in dir vor? Machst du die Augen zu und denkst an was Schönes? Oder bist du dann doch bei der Sache? Ich denke, oh Gott. Oh Gott. Mhm. Und lässt es über dich ergehen. Mhm. Und genießt jetzt geradezu den Sex mit deinem Geliebten? Ja. Mhm. Mhm. Was für ein Gefühl überhaupt hast du noch zu deinem Partner? Ich liebe ihn einerseits schon. Aber andererseits? Ich denke mir halt mal, das ist ja bestimmt immer so in irgendwie in der Beziehung, dass es irgendwann mal so eine Flaute gibt. Ja, das ist klingt ja aber nicht gerade nach Flaute, ne? Das klingt schon nach handfestem Problem, nach handfester Problematik sogar. Ich erinnere mich halt immer an die schönen Zeiten, denke halt, naja, es wird wieder und einerseits verlieren will ich ja auch nicht. Mhm. Aber das alte Lied, wenn man mit jemandem lange zusammen war, dass man da viel hat, was einen verbindet miteinander. Der neue Freund, der Lover, der Geliebte, wie würdest du da die Gefühle bezeichnen? Ist das nur so ein Verliebtsein oder, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, wird es schon mehr? Also es ist ein Verliebtsein, es ist ein Schmetterling im Bauch, also eigentlich ganz schönes Gefühl. Könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt frei wärst, dass du dich auf eine richtig feste Beziehung mit ihm einlässt? Mhm. Das weiß ich nicht, weil das Kuriose ist ja, wir haben eigentlich für uns beide festgestellt, wir wollen so keine feste Beziehung zueinander, weil wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute Freundschaft, aber halt, ja, mit dem Zusatzpunkt sage ich mal Sex. Also Janine, ich glaube, an allererster Stelle ist jetzt angesagt, dass du mit deinem Freund, mit deinem langjährigen Freund reden musst und ihm das auch erzählen solltest, dass du eine Affäre hast und ihm vielleicht auch die Zusammenhänge klar machen solltest, dass er sich nämlich so sehr verändert hat, dass das hauptsächlich auch mit ihm zu tun hat. Mhm. Ich habe das ja so verstanden, wenn er sich normal weiter so verhalten hätte, wie du ihn kennst, dass es vielleicht gar nicht zu der Affäre gekommen wäre. Ich glaub's nicht. Ich habe mich nach Wärme gesehen, nach Zuneigung, Arm nehmen, das tut so. Ja alles gar nicht mehr. Genau, so habe ich es auch verstanden. Ja. Und das ist zwar jetzt heftig für ihn, wenn du ihm das so sagst, dass du einen Freund hast, aber vielleicht macht ihm das auch, öffnet ihm das auch die Augen. Weil es ist ja, letztendlich ist dein Verhalten ja eine Reaktion auf ihn, ne? Wie er mit dir auch umgeht. Ja. Und wenn er, und du hast ja ein großes Gefühl zu ihm, so hast du es ja gerade geschildert, ne? Und wenn er das auch hat, dann sollte ihn das eigentlich aufrütteln. Mhm. Wenn er es nicht alleine kann, dann schlag ihm vor, dass ihr zusammen, wenn du das auch möchtest, zu einer Partnerberatung geht. Aber der erste Schritt ist jetzt, du musst dem reinen Wein einschenken und ihm auch alles erzählen, wie gesagt, die Zusammenhänge klar machen. Ja. Und möglichst bald. Ja. Ja. Alles Gute. Vielen Dank. Janine. Mach's gut, tschüss. Vielen Dank, tschüss. Ciao. Wenn das mein Partner wüsste, ist unser Thema heute Nacht Geheimnisse vor dem Partner, vor der Partnerin. Hattet ihr die? Habt ihr die? Wie geht ihr damit um? Habt ihr ein großes, schlechtes Gewissen? Traut ihr euch überhaupt nicht in die Richtung, es vielleicht dem Partner oder der Partnerin zu sagen? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Medi ist dran. Medi ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, Frau Domian. Medi ist ein Mann. Ja, genau. Genau. So. Ja, wenn das mein Partner wüsste, was ist denn bei dir los? Ich bin ein bisschen nervös, aber ich hoffe, das. Das ist normal. Ja. So, guck mal. Also, ich habe dann eine Freundin seit 5 Jahren. Mhm. Und sie erwartet ein Kind von mir. Mhm. Also sie ist im dritten Monat schwanger. Wie viel Monat? Im dritten Monat. Mhm. Und ich bin ihr fremdgegangen und die eine ist auch schwanger. Medi, könntest du bitte etwas lauter reden? Okay, sonst kriegen wir etwas Schwierigkeiten. Also gut zu verstehen war, dass du seit 5 Jahren eine Beziehung hast und dass das Mädel, deine Freundin, jetzt schwanger ist im dritten Monat. Okay, ich bin hier fremdgegangen. Du bist ja fremdgegangen, mhm. Und die andere ist halt, ist im ersten Monat schwanger. Mhm. Also, ja. Ich komme, also ich bin aus NRW und als sie in der Nachbarstadt kommt, sie kommt aus der Nachbarstadt. Sie kommt aus der Nachbarstadt, die andere. Ja, genau. Ist das eine einmalige Sache gewesen oder hast du... Ich bin zum ersten Mal fremdgegangen. Bitte? Ich bin zum ersten Mal fremdgegangen. Zum ersten Mal fremdgegangen. Das heißt, du hast, das ist keine feste Parallelbeziehung. Nein. Wie ist es denn zu diesem Fremdgehen gekommen? Ja, ganz normal eigentlich. Disco gegangen und dann ist es passiert. Es hat keinen Grund jetzt, er muss sich... gestritten oder so gar nicht. Mhm. Na gut, aber man geht ja nicht in die Disco und geht automatisch dann gleich fremd. Ja, ja, ist aber passiert, Domian. Ja, du, ich will ja keinen Vorwurf machen, ich will es nur verstehen und erklärt haben. Du bist dann aber aktiv geworden, du hast das Mädchen gesehen und fandest es interessant und hast es angesprochen. Ja, genau. Und dann seid ihr klassisch so One-Night-Stand-mäßig im Bett gelandet. Wir sind direkt raus aus der Disco zu ihr und dann... Woher weißt du denn jetzt, dass sie schwanger ist, wenn das nur so eine einmalige Sache war? Ja, wir sind, sie hat mich angerufen. Mhm. Sind wir dann zum Arzt gegangen vor 5 Wochen. Mhm. Und dann hat sie halt Test gemacht, ob sie schwanger ist. War positiv. Und das war so. Und dann haben wir auch geguckt, ob ich der Vater bin. Und da zu 99% bin ich der Vater. Wie, habt ihr einen Vaterschaftstest gemacht? Ja. Kann man das in der Phase, wenn jemand ganz frisch schwanger ist, geht ja, das schon? Kann man machen. Ja, kann man machen. Das kostet aber Kohle, ne? Ja, ja. Das hast du bezahlt? Ja, hab ich bezahlt, weil ich wollte mir sicher sein, weil ich, man weiß ja nie, Ja, ich verstehe. Wie viel hast du da bezahlt für? 200 Mark habe ich nur bezahlt, war nicht, also ging eigentlich. 200 Mark ist ja günstig, ja. Ich bin eigentlich informiert darüber, dass es eigentlich sehr viel teurer ist. Ja, ja, ich weiß. Ich habe auch gehört, dass es ungefähr 800 Mark kosten soll oder so. Hast du getrickst ein bisschen? Ja, ein bisschen, aber haben wir nicht geklappt. Hat denn der Medi, der nur 21 Jahre schon alt ist, schon mal irgendwann in seinem Leben was von Verhütungsmitteln und von Kondomen gehört? Ja, ja, wir haben natürlich Kondome benutzt. Ah, die sind mal hier geplatzt. Ja, das war dann so. Weiß denn deine langjährige Freundin? Nee, auf keinen Fall. Nee, das ist mir schon klar, das sonst würdest du ja nicht so ein Thema anrufen, aber ahnt ihr, dass da so fremdgemäß ist? Gar nicht. Gar nicht. Mhm. Also, es ist so, wir haben eigentlich eine perfekte Beziehung. Mhm. Ich meine, in den ersten 2 Jahren war es so, da war sie diejenige, die immer halt abends auf die Piste war und so. Mhm. Und dann war ich derjenige, der hat gesagt, lass mal immer zusammen was machen, weil ich bin eigentlich schon eifersüchtig so. Extrem eigentlich. Sag mal, ja. Das andere Mädchen, also mit deiner Affäre, genau. Weiß die, dass du in einer festen Beziehung hängst? Nein, sie weiß es nicht. Die weiß das auch nicht mal? Wieso? Weil, ich habe schon ein paar Erfahrungen gemacht, so, als vor meiner Beziehung, jetzt mit meiner 5-jährigen Beziehung. Ja. Und da war ich auch mit einer Freundin zusammen und dann habe ich mich mit einer getroffen und die hat dann meine Freundin angerufen. Deswegen mache ich das nicht. Also, deine Affäre denkt, dass du frei bist. Dass ich frei bin. Aber sie will auch nichts mit mir. Also sie möchte keine Beziehung. Nein, keine Beziehung. Mhm. Will sie das Kind haben? Nein. Aber ich bin gegen Abtreibung. Ah, also sie will das Kind nicht haben, aber du bist gegen Abtreibung. Genau. Das heißt aber nicht, dass du das Kind haben willst automatisch. Nein, auf keinen Fall. Ah. Ich meine, wenn sie abtreibt, wäre das Problem für mich eigentlich zu großen Teilen geritzt so. Mhm. Aber ich bin gegen Abtreibung. Was hast du denn jetzt diesem Mädel gesagt? Ich, Mädi, bin gegen Abtreibung, aber ich will das Kind eigentlich nicht haben. Welche Stellung hast du? Wir treffen uns regelmäßig und versuchen eine Lösung zu finden. Also die Lösung ist die Quadratur des Kreises. Ja, klar. Oder? Was könnte das für eine Lösung sein? Die Lösung würde bedeuten. Keine Ahnung. Ich habe extra bei dir angerufen, vielleicht hast du eine Lösung oder so. Oder einen Tipp, einen Rat, keine Ahnung, echt nicht. Schon heftig, ne? Ja, das ist natürlich. Ja, weil es wirklich nur völlig verwickelt ist und auch deine Einstellung natürlich jetzt konträr zu dem steht, was. Also erstmal finde ich schon, dass die Frau sich dazu äußern muss und dass die die Entscheidung zu fällen hat und dass du da auch keinen Druck ausüben Nein, möchtest. Nein, das auf keinen Fall. Hm? Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, sodass du machen oder so. Du vielleicht letztendlich nur in Anführungszeichen, in dicken Anführungszeichen, mit deinem belasteten Gewissen leben wirst müssen. Ich glaube mal, ich denke nur daran. Echt, jede Minute, jede Sekunde. Dir ist es auch überhaupt nicht vorstellbar, dass du das deine Freundin, deine langjährige Freundin... Hör mal zu, die macht sofort Schluss. Mhm. Und ich möchte so... Wir haben echt so viel durchgemacht und... Aber du hast dich jetzt auch völlig verstrickt in Lügen. Du kannst ja auch nicht mal deiner Affäre reinweinen. Ja, was ist Lügen? Ich bin ja nicht zu hingegangen und erzähle jetzt irgendwas, sondern es ist halt passiert und... Nein, aber du hättest... Du hättest ja schon der anderen Frau sagen können, deine Affäre, hier, pass auf, ich bin in festen Händen. Aber wie gesagt, ich habe eins Angst, dass sie von den irgendwie erreicht und dann, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, gut, aber das ist halt die Lügenverstrickung. Ne? Und außerdem, sie will ja keine Beziehung. Ich meine, das wäre ja was anderes, wenn sie eine Beziehung haben möchte. Es ist ja so... So, jetzt klingt das alles sehr, sehr bedauerlich, aber das hast du dir alles selbst eingebrockt, ne? Ja. Knallhart, da gibt es doch kein Mitleid oder irgendwie der arme Medi. Gar nichts, ne. Medi hat das sich dazu eingebrockt, obwohl er gerade Vater wird von... Wochen. Ja, ne, halt auch von seinem dass die langjährige Freundin schwanger ist, meine ich. Ja, ne? Genau. Du sagst, du triffst dich regelmäßig mit dieser Affäre. Was redet ihr denn dann immer? Welche Argumente tauscht ihr aus? Das ist doch eigentlich schnell gesagt. Ja, wir reden einfach über alles echt um Jan. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir treffen uns und gucken uns erstmal an und wissen erstmal gar nicht, was wir sagen sollen. Und auf einmal, ja, sagt sie, ja, sie will abtreiben und sag ich wieder, ey, guck mal, das ist ein Menschenleben, das geht nicht irgendwie, weißt du, weil ich... Ja, du bist auch lustig, du... Ja, klar, ich weiß, aber ich... Wenn du die Frau schon in diese Richtung bewegen möchtest, was ja auch in Ordnung ist, dann musst du aber auch so ein Mann sein und dann auch die volle Verantwortung tragen und sagen, okay, ich akzeptiere dieses Kind auch. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass du dass du die Wahrheit sagen musst deiner Frau Freundin gegenüber. Ich tue sie ja, aber sie will abtreiben, Domian, und damit komme ich voll nicht klar. Ja, ich wiederhole mich jetzt nochmal. Denn wenn sie es nicht tut, bedeutet das, dass du dazu stehen musst auch vor deiner Freundin. Ja, klar. Was bedeutet das? Das ist die Logik. Ja, meine Freundin macht aber Schluss. Ja, gut, aber du sagst, du kommst immer, ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Dann macht sie halt Schluss und dann bist du schuld. Und du kannst nicht alles, du willst alle möglichen Facetten willst du in einen Topf packen und dann sagen, ja, so ist es mir recht. Du willst es so, dass es dir optimal rüberkommt, das Ganze. Du redest immer nur von dir. Es geht nur um dich. Du bist es ist eine sehr, sehr krasse egoistische Haltung, die du hast. Du willst der Affäre vielleicht eine Meinung näher bringen, die nicht ihre Meinung ist. Du sagst deiner Freundin nicht die Wahrheit. Du hast deiner Affäre nicht die Wahrheit gesagt, dass du eine Freundin hast und so weiter. Ja, und schon. Jetzt würde ich mal sagen, lass die Frau, die Affärenfrau, frei entscheiden, was sie will und was sie für richtig hält. Also meinst du, wenn sie abtreiben will, dann soll ich da nichts gegen sagen? Lass diese Frau es entscheiden. Mhm. Und wenn die Frau sich für das Kind entscheidet, dann musst du dich auch mit allen Konsequenzen auch voll dafür entscheiden. Will sie ja nicht. Wie? Will sie ja nicht. Ja, das weiß ich. Ich kann ja nicht mit der Frau jetzt auch, leider nicht auch. Aber nur diesen Weg gibt es. Volle Verantwortungsübernahme, wenn die Frau sich für das Kind entscheidet. Und ansonsten lass die Frau in Ruhe. Mehr kann ich nicht dazu sagen, Medi. Das ist eine sehr verzwickte Lage, ist mir klar. Ja, total. Wie gesagt, sie will halt abtreiben, dann... Ja, das hast du ja schon ein paar Mal gesagt, das ist völlig klar. Aber ich kann jetzt auch mehr dazu nicht sagen, von meiner Warte aus, als das, was ich gerade gesagt habe. Alles Gute, alles Gute. Domian, ich möchte noch was sagen, und zwar, mein Bruder ist ein riesiger Fan von dir, der guckt, ich kann es dir garantieren, der hat seit deiner ersten Sendung, guckt er jeden Abend, egal ob der um arbeiten musste, immer in der Sendung. Mhm. Und soll ich richtig grüßen, weil er ist ein bisschen nervös und traut sich nicht. Das war sehr nett von ihm. Von dir und grüße ihn herzlich zurück. Alles klar. Alles Gute, ciao. Tschüss. Christine. Christine. Hallo Domian. Christine stimmt, ne? Ja. 23 Jahre alt. Mhm. Das sind heute alles so schwere Geschichten. Ich weiß immer, wenn ich mit jemandem rede, derjenige wird etwas beichten, ne? Ja. So auch du jetzt, oder? Hm? Na, ich höre. Ja, also ich bin mit meinem Freund ein Jahr zusammen. Ja. Ja, es läuft sehr gut. Mhm. Wohnt ihr auch zusammen? Ja, wir wohnen eigentlich zusammen, aber ich bin jetzt bei einer Freundin. Ja, und ja, wie soll ich das sagen? Ich gebe mich als Friseusin aus, aber ich bin in echt eine Hure. Ja. Davon ahnt er natürlich überhaupt gar nichts. Ja. Oder? Ja, ahnt also, Also du arbeitest als Hure? Ja. Stellen wir es nochmal richtig klar. Wie lange? Also ich habe Ausbildung als Friseurin gemacht. Ja, und ja, dann kam ich dazu, also habe ich die beendet, ja, und das war einfach zu wenig Geld. Ja, und dann war ich öfters auch allein und so und ja, hatte auch schon was mit einem Bekannten. Ja, und mir macht das Spaß, ja, und warum nicht? Du arbeitest jetzt in einem Bordell? Nein, ich mache Hausbesuche. Hausbesuche. Ja, und Hotelbesuche. Arbeitest du für einen Zuhälter? Nein, ich mache das eigentlich nur freiwillig. Du machst das alleine, aufgrund eigener, in eigener Regie quasi? Ja. Wie lange jetzt schon? Also das ist 2 Jahre. Ja. Du hast gerade so ein bisschen ausweichend reagiert, als ich sagte, und dein Freund ahnt gar nichts davon? Nein, er ahnt gar nichts davon, Gott sei Dank, denn ich möchte ihn ja nicht verlieren. Nun, wohnt ihr so quasi zusammen, ne? Hast du gerade gesagt. Wenn man als Friseurin arbeitet, geht man ja nun pünktlich morgens zur Arbeit. Wie machst du das denn? Ja, also ich sag ja, ich muss zur Arbeit, ja. Gehst du jeden Morgen regelmäßig aus dem Haus? Ja, also und wenn ich bei einer Freundin bin oder so. Wie, wenn ich bei einer Freundin bin? Ja, also manchmal gehe ich auch noch eine Freundin, ja, oder... Nee, das ist mir klar, dass du... Also ich kriege immer Anrufe auf mein Handy und ja, dann fahre ich dahin mit meinem Auto, ja, und... Nein, das ist mir schon klar, dass du deiner Arbeit nachgehst. Aber um ihn zu täuschen, gehst du so ganz regelmäßig... Jeden Morgen aus dem Haus. Und kommst dann auch irgendwie um 7 nach Hause wieder abends? Ja, kommt drauf an, wann. Aber dann fragt er dann nicht, wo warst du und was hast du gemacht? Warum kommst du... Ja, ich erzähle vom Friseur, also... Dass viel zu tun war und so. Ja, was zu tun war. Und dass viel zu tun war und dass du später kommst und sowas. Ja, ja. Genau das. Wie viele Männer hast du in der Woche? Ach, 3, 4. Das ist nicht so ganz viel. Es gibt Huren, die mehr arbeiten. Ja, also ich weiß nur nicht, wie ich meinem Freund das sagen soll, weil ich möchte ihn nicht anlügen. Bevor wir da jetzt drauf kommen, noch die Frage, hast du den Verkehr, hast du immer geschützt Verkehr? Ja, das habe ich immer. Also das ist, da legst du Wert drauf und das ist kein Thema. Ja, das ist Ja, natürlich. Naja, so natürlich ist es nicht, Christine. Was haben wir nicht alles gehört? Wie viel verdienst du auf diese Art und Weise, so im Monat durchschnittlich? 2,5. 2.500. Ja. Ja. Du kennst deinen Freund ja nun schon etwas, ne, wenn man ein Jahr zusammenlebt. Klar. Wie schätzt du das denn ein, wenn du ihm das sagen würdest? Ja, das ist ja das Problem, das weiß ich nicht. Ich schätze mal, also er meint es wirklich ernst mit mir und so. Ich schätze mal, er wird richtig enttäuscht reagieren. Hast du denn vielleicht auch schon mal überlegt, um eure Liebe zu retten oder um diese Liebe einfach weiterleben zu können, dass du das wieder dran gibst und wieder in deinen normalen Beruf gehst? Ja, aber ich meine, der Beruf macht mir Spaß. Bei 2.500, wie viel verdient man als ausgebildete Friseurin? Ja, so um 830 so. Da verdienst du ja jetzt auch nicht so erheblich viel mehr, ne? Du musst natürlich weniger arbeiten, ne? Ja, klar. Ja. So, was haben wir für Möglichkeiten? Du lügst jetzt noch eine Weile weiter. Ja, was ich eigentlich gar nicht möchte. Was du gar nicht möchtest und die Gefahr, dass es durchsickert, ist einfach da. Ja. Ne? Es gibt die verrücktesten Dinge im Leben an Zufälligkeiten und dann kommt es raus und dann stehst du da und dann gibt es wahrscheinlich überhaupt gar keine Chance mehr, es zu erklären. Ja, das stimmt. Du gehst natürlich jetzt ein extrem hohes Risiko ein, denn die meisten Männer, glaube ich auch, werden erstmal sehr abgeschreckt reagieren. Ne? Ja, sehr abgeschreckt. Ja, natürlich. Aber wenn dir was an. Aber du musst ihm natürlich vielleicht auch etwas anbieten. Du musst ihm auch sagen, pass mal auf, wenn du damit nicht klarkommst, dann lasse ich das auch sein für uns. Ja, also das ist wirklich ein Hobby und ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, weil das kann nicht weiter so gehen. Ja, deswegen sagen wir, darüber reden wir die ganze Zeit. Und ich sage, aber Wenn wer weiß, was er dann sagt. Vielleicht macht er dann auch Schluss. Vielleicht macht er auch Schluss. Aber deswegen sage ich dir ja auch gerade, dass du ihm auch was anbieten musst. Er ist natürlich enttäuscht und sauer im ersten Moment. Aber wenn du sagst, pass mal auf, mein Lieber, wenn du damit nicht leben kannst, ich höre auch auf. Ich würde es gerne weitermachen, aber ich höre damit auf, wenn du es möchtest. Dann hast du doch schon mal ein bisschen... Ja, da hast du recht. Ne? Ja. Christine. Ja? Dann setz dich mal zusammen mit deinem Freund. So schnell wie möglich. Und du wirst es mit das Herz wird dir in die Hose rutschen, ne? Vor Angst und Aufregung. Ja, also ich bin jetzt auch ziemlich aufgeregt. Das ist dann noch viel schlimmer, wenn du mit deinem Freund redest, als jetzt hier mit mir. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Alles Gute. Ja, ich wollte noch mal sagen, ne, ich bin ein großer Fan von dir. Danke. Kannst du mal eine Freundin von mir grüßen? Die hat heute Geburtstag. Ich mach mal aus. Was? Von dir mal aus. Von mir aus? Soll ich eine Ausnahme machen für ein Geburtstagskind? Wie heißt denn die Freundin? Marina, dann grüße ich erstmal ganz herzlich die Marina, die heute Geburtstag hat. Am 30. Mai, ein Maikind, alles Gute von Herzen. Wie alt wird Marina? Sie wird 21. 21. Ja, schöne Grüße an Marina. Und wir machen jetzt Schluss, Christine. Ja. Alles Gute für deine Aktion. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Jo. Arnold, 26 Jahre. Hallo. Hallo Jürgen. Ja. Arnold, ja. Du machst bitte deinen Fernseher ganz leise oder dein Radio. Ja, mach ich mal, einen kleinen Moment. Ich glaube, das hat man dir gerade auch schon erzählt. Ja, gut. Besser? Ja, ich hoffe doch sehr. So, jetzt zu dir. Was hast du deinem Partner eventuell zu sagen? Oder was ist das Geheimnis, was du mit dir trägst? Das Geheimnis, was ich mit mir trage. Ich bin mit meiner Partnerin 14 Monate zusammen. Mhm. Habe jetzt aber, es ist passiert, ein Kind, das 9 Wochen alt ist. Mit von dieser Partner, von dieser Partnerin. Achso, von dieser Partnerin. Mhm. Ja. Habe aber in der letzten Zeit, seit Mai, wieder mit meiner Ex-Freundin so ein bisschen angebahnelt, was ich eigentlich nicht mitgerechnet habe. Mhm. Tja, und ich habe einfach irgendwie Angst. Ich meine, ich habe die Gefühle für meine jetzige Partnerin eigentlich weniger, nicht mehr so. Mhm. Eher zu meiner Ex-Freundin hingezogen. Seit wann sind denn die Gefühle zu deiner Freundin, mit der du ja sein Kind auch hast, das 9 Wochen alt ist? Seit wann sind denn die Gefühle zurückgegangen, weniger geworden? Schon mit Sicherheit so 3-4 Monate, also noch während der Schwangerschaft. Mhm. Irgendwo. Und ist jetzt von dir auch dann die Initiative ausgegangen, wieder mit der Ex-Freundin Kontakt zu haben? Weniger. Wir hatten uns dann mal wieder getroffen und dann haben wir mal gesagt, ach, wir könnten uns ja mal wieder unterhalten und dann über alte Zeiten und so weiter und so fort. Habt ihr euch zufällig getroffen oder verabredet? Ich komme von einem kleinen Dorf und das andere ist auch ein Nachbardorf, wo sie wegkommt. Achso, man läuft sich über den Weg quasi. Ja, man läuft sich über den Weg, ja. Und da bleibt das ja irgendwo nicht ganz aus. Und dann habt ihr euch getroffen, habt ihr über alte Zeiten geredet? Ja. Und habt auch Dinge getan, die man in den alten Zeiten getan hat? Nein, das kam erst mit der Zeit. Also ich sage mal, man hat sich dann mal öfters mal wieder getroffen, geredet und man hat doch irgendwo gemerkt, dass die alten Gefühle, beziehungsweise die alte Flamme, ist bei mir irgendwie doch nicht ganz versiegt. Worauf wollte ich hinaus gerade mit der Frage, habt ihr auch schon miteinander gepennt? Ja. Das ja. Das Ganze geht jetzt seit 4 Wochen erst, ne? Du hast gesagt, seit Anfang Mai ungefähr läuft das. Ja. Wie viel Mal habt ihr schon miteinander geschlafen? Also das war noch nicht allzu oft, weil meine jetzige Partnerin und meine ehemalige sind eigentlich gut befreundet. Ach, das auch noch? Ja, und um ziemlich sind wirklich 1000 Ecken, wo sie auch miteinander verwandt sind. Das ist natürlich noch übelster. Mhm. Ja gut. Du sitzt natürlich auf einem Vulkan, ne? Ich sitze auf einem verdammten Vulkan. Ja, ihr wohnt in zwei kleinen Dörfern, da ist es ja nun ganz schnell rund, ne? Wenn da einer nur etwas wittert. Ist richtig. Du spielst also ein ganz hohes Risiko. Ja, ist richtig. Gebe ich auch zu. Mhm. Aber ich sage mal, ich habe auch schon mit Freunden darüber gesprochen, die sagten, ich soll auf mein Herz hören. Nur, wo ich irgendwo ein bisschen vor Angst habe, ist, wenn ich jetzt mit meiner jetzigen Gefährtin das beende, weil die Gefühle mehr zu meiner Ex-Freundin ziehen, was es momentan auch ist, dass sie mir versucht, das Kind zu entziehen. Mhm. Und da habe ich Angst vor, weil ich stehe zu meinem Kind. Mhm. Es ist halt eben auch mehr oder weniger passiert. Aber ich sage mal, ich bin nicht einer, der unbedingt dann sagt, nee, hör mal zu, ich war es nicht oder so, ich habe damit nichts zu tun. Wie kam es dann, kannst du dir denn oder mir auch erklären, dass du während der Schwangerschaft die Gefühle nachgelassen haben zu deiner Freundin? Lag es vielleicht daran, dass du letztendlich das doch nicht wolltest, dass sie schwanger geworden ist? Das wollten wir eigentlich beide weniger. Mhm. Also sie nicht und ich auch nicht. Mhm. Aber ich sage mal, wir haben verhütet, es ist trotzdem passiert. Es kann passieren. Ich sage mal, es gibt kein Verhütungsmittel, was 100% sicher ist. Mhm. Und ich sage mal, ich habe die ganze Zeit immer dazu gestanden, aber irgendwo war es doch irgendwie was vielleicht auch meine Freiheit irgendwie eingrenzte. Mhm. Kann sein, also vermute ich irgendwo ein bisschen. Die ganz entscheidende Frage ist ja, welche Gefühle du zu deiner Freundin, zu der Mutter deines Kindes hegst. Also es ist nicht mehr das meiste. Was? Nicht mehr das was? Das meiste? Nicht mehr das meiste. Mhm. Also wir reden da gar nicht mehr von Liebe. Nee, weniger. Also es ist wirklich einfach nur die Angst, das Kind zu verlieren in dem Sinne. Wie ist denn euer Umgang überhaupt mit euer Umgang miteinander? Ist das angespannt? Es ist kühl? Ein bisschen angespannt, ja, weil sie hat viel Stress zu Hause auch noch, weil sie wohnt zu Hause, ich wohne auch in meinem kleinen Häuschen mit meinem Großvater allerdings zusammen. Achso, ja, ihr habt gar keine gemeinsame Wohnung. Nein. Mhm. Wir wollten eigentlich normalerweise jetzt zum 1. Juli zusammenziehen, aber ich sage mal, diesen Gedanken habe ich irgendwo wieder verdrängt. Nun ist 1. Juli ja gar nicht mehr so weit hin. Hast du das abgeblockt, das Ganze? Mehr oder weniger, ja. Und war sie da nicht misstrauisch? Ja, wie man es nimmt. Sie hat mich schon öfters jetzt angesprochen, was da mit mir los wäre. Mhm. Und ich sage, ja, ich bin momentan ein bisschen mies drauf, ich habe Stress und. Und wieder wird gelogen? Es wird wieder gelogen, ja. Arnold, das läuft natürlich nicht so weiter, ne? Ist völlig klar. Ja, richtig. Das läuft nicht so weiter. Auch deine mehr oder weniger vielleicht berechtigte Angst, dass sie dir das Kind entzieht, berechtigt dich nicht dazu, so dich jetzt weiter zu verhalten. Was heißt berechtigt? Es ist für dich nicht gut, es ist für alle Beteiligten nicht gut. Und diesen Kampf musst du nun auskämpfen, dass du Kontakt zu deinem Kind kriegst. Je weiter du diese Spirale jetzt nach oben treibst, desto mehr verärgert wird deine Partnerin sein. Und vielleicht gibt es ja jetzt noch eine Chance, wenn man vernünftig miteinander redet. Ich weiß es nicht, ich kenne sie ja nicht. Dass ihr eine Ebene findet, dass zumindest das Kind von beiden Seiten betreut werden kann. Ja, aber ich sage mal, da ist es wirklich auch Teil mit dem Reden. Ich denke mal, ich würde mit ihr noch weiter gut klarkommen. Mhm. Nur sie hat halt eben den Druck dann auch von ihrem Vater her. Aber Arnold, wir brauchen gar nicht mehr weiter zu reden. Du liebst diese Frau nicht mehr. Du liebst sie nicht mehr. Und das einzige Grund, warum du mit ihr irgendwie zusammen sein möchtest, ist, dass du Zugang zu dem Kind haben willst. Das ist doch keine Basis für eine Beziehung. Ja, ist richtig. Wie gesagt, da stehe ich wirklich in den Zwiespalt. Nur ich habe einfach nur Angst davor, ne? Weil ich weiß, es ist auch ein Teil von mir, das Kind. Ja gut, das ist völlig klar. Aber das ist ja keine, ich sag's nochmal, keine Grundlage jetzt für sich so weiter zu verhalten. Es kommt doch über kurz oder lang raus, dass du eine neue hast. Und was meinst du, wie es dann eskaliert und was dann los ist? Und was die dann für einen Hals auf dich hat oder die Familie vielleicht auch einen Hals auf dich hat? Du musst da jetzt mit offenen Karten spielen, Mensch. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Du hast überhaupt gar keine andere Chance. Du musst jetzt die Flucht nach vorn ergreifen. Mhm. Und wenn da große Komplikationen auf dich zukommen, das mag ja sein, aber die musst du dann halt ausfechten und aushalten. Aber so geht es ja nun überhaupt nicht. Du läufst ja mit eingezogenem Schwanz da rum und versuchst alles irgendwie so zu handeln, irgendwie so ein bisschen. Aber es funktioniert doch auf Dauer nicht. Nein, das ist richtig, das ist klar. Nur wie gesagt, ich habe mir schon einige Sachen von anderen Leuten. Ich wollte einfach nur mal deine Meinung und ich meine, mich jetzt gefreut, dass ich durchgekommen bin. Ja. Und ja, die habe ich jetzt gesagt, die Meinung. Ja, auf jeden Fall doch. Dann wünsche ich gutes Gelingen jetzt bei den harten Gesprächen demnächst. Ja, aber ich sage mal, das hat mich jetzt ein bisschen mehr oder weniger motiviert. Ich hoffe sehr, das wäre gut. Und wünsche dir viel Glück. Ich bin nicht der Typ dafür, der irgendwie lange oder großartig was vereinigen kann. Mhm. Das war ich noch nie. Ja. Und ich wollte halt eben nur einfach mal eine neutrale Meinung haben. Ja. Viel Glück, Arnold. Alles klar. Alles Gute, wiederhören. Jawohl, danke. Tschüss. 1.34 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 35 und 35 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, wenn das mein Partner wüsste. Welche Geheimnisse habt ihr vor euren Partnern oder euren Partnerinnen? Habt ihr aktuell oder hattet ihr vielleicht? Und das Ganze hat sich irgendwie dramatisch oder vielleicht auch glücklich aufgelöst. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Übrigens, morgen sind wir sehr viel später im Fernsehen erst, wahrscheinlich so gegen 20 nach 2. Im Radio allerdings fangen wir pünktlich um 1 Uhr an. Monika ist da. Monika ist 24 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Monika. Ja, hallo. Wenn was dein Partner wüsste? Dass ich Bulimie habe. Dass du Bulimie hast? Ja. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ich wohne seit 4 Jahren mit ihm zusammen. Ihr wohnt sogar zusammen? Ja, seit 4 Jahren. Mhm. Du bist Brech und... Ess und Brech. Ech, Ess und Brech gestört. Ne? Ja, genau. Ess gestört. Ja. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr groß erklären, aber wir sagen es trotzdem nochmal, was Bulimie ist. Das bedeutet, dass man sich sehr mit Lebensmitteln vollstopft und das Ganze wieder erbricht. Ne? So ist es. Und das immer und immer wieder und manchmal öfters am Tag. Wie oft passiert das bei dir am Tag? Sagen wir mal eher in der Woche so 5-6 Mal. 5-6 Mal, also fast jeden Tag. Ja. Ja. Was alles... Wenn ich was esse, ja. Ja. Was alles stopfst du in dich hinein? Ja, so alles. Alles, was man essen kann. Mhm. Sehr viel. Und trinken. Also alles, was du zur Hand hast. Ja, genau. Ja. Passiert das auch, wenn dein Freund in der Wohnung ist, wenn er anwesend ist? Ja, ja. Dann gehe ich auf Toilette, lass das Wasser laufen. Mhm. Und er bricht es wieder. Ja, genau. Aber er kriegt doch dann mit, dass du in Übermengen etwas zu dir nimmst. Na, da ist er ja nicht dabei. Da ist er wieder nicht dabei. Nee. Mhm. Wie hat man sich das vorzustellen? Du gehst dann alleine in die Küche, hockst vor dem Kühlschrank und stopfst den nicht rein, oder wie? Ja, genau. Ich mache mir das dann meistens so warm und esse das dann. Mhm. Ja. Und machst das ganz geschickt, dass er das gar nicht mitkriegt. Ja, genau. Ich räume danach auch immer schön die Küche auf Spuren beseitigen. Ja. Und die Geräusche im Badezimmer, ich meine, wenn man erbricht... Lässt man das Wasser laufen. Das reicht aus, das übertönt das dann. Ja. Mhm. Aber man lernt auch leise zu kotzen, Entschuldigung. Mhm. Mhm. Wie erbrichst du? Kannst du das einfach so oder steckst du den Finger in den Hals? Nee, ich wirke dann einfach. Mhm. Ja. Kannst du mal vielleicht, um den Leuten, die damit nicht so vertraut sind mit dem Thema, mal klar zu machen, was für eine Menge du dann in deinem Bauch hast, in deinem Magen hast? 20.000 Kalorien. Wie viel? 20.000. 20.000 Kalorien. Ja. Das heißt, der Bauch ist richtig ausgewölbt nach vorne, ne? Ist so eine ja, der ist sowieso aufgewürzt, weil ich dick bin. Ach, du bist auch viele, die diese Krankheit haben, ja, sind ja... Das, worüber ich eigentlich reden wollte, wie ich so dazu gekommen bin, meine ich jetzt. Du bist 4 Jahre mit dem Freund zusammen. Ja, genau. Und er hat mich mit 90 Kilo kennengelernt. Ja. Und ich bin 1,83, also das ging damals noch. Und dann vor einem Jahr habe ich dann 137 gewogen. Oh. Ja, und... Trotzdem, dass du das immer wieder erbrichst? Nee, das habe ich ja erst seit einem Jahr. Ach, das ist erst seit einem Jahr. Jetzt wiege ich wieder also so ungefähr 115, 120. Mhm. Alle sagen, oh, hast super abgenommen und so. Wenn ich dann denke, so, wenn ihr wüsstet. Also du bist auf die Idee gekommen mit dem Erbrechen, weil du auf diese Art und Weise meinst, dass das ist ein Weg abzunehmen. Ja, ist da... Es ist ja auch ein Weg abzunehmen, aber natürlich ein ganz falscher Weg. Ja, das ist auch vielleicht psychisch. Warum? Ja, weil es mir halt nicht so gut geht. Mhm. Wie läuft denn die Partnerschaft? Na, nicht so gut. Was? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht gut? Nee. Was ist denn da nicht so in Ordnung? Was fehlt dir denn? Oder was würdest du kritisieren? Oh, Liebe und Zärtlichkeit, das ist also ein richtig ungehobelter Klotz. Ehrlich? Mhm. Und der redet auch nicht gern über Probleme. Mhm. Das heißt, ihr lebt so nebeneinander her? Ja, genau. Ich hatte schon mal bei dir angerufen und da habe ich dir erzählt, dass ich eine Fehlgeburt hatte. Mhm. Und da hat er gesagt, ach ja, komm, ist nicht so schlimm, kannst du so viele Kinder kriegen. Mhm. Ja, und das wird er jetzt auch wieder sagen. Mhm. Ah, schon wieder Probleme, na toll. Mhm. Wie geht er so körperlich mit dir um? Er nimmt dich nicht mal in den Arm oder streichelt dich? Gar nicht? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, also Sex, das ist... Aber Sex passiert, aber das ist mehr so 0 aus 15 irgendwie. Ja, genau. Mhm. Genau. Das macht dir keinen Spaß und du lässt Kein es... Rauf, runter, raus. Ja, und du lässt es über dich ergehen. Ja, oder er. Mhm. Weil ich komme ja immer an. Also ach, du willst es immer? Ja, ja klar, ich brauche Liebe. Absolut, ich bin total liebesbedürftig. Na gut, aber wenn man merkt, dass der andere das auch nur aus Routine macht, hat man dann überhaupt noch Lust daran? Spaß am Sex? Nee, das lässt nach. Ja, klar. Kannst du das so, kannst du für dich da auch so einen Zusammenhang sehen, dass je problematischer die Beziehung wurde, du dann auch angefangen hast mit dem Erbrechen? Ja, klar, durch ihn, sage ich einfach. Und am Anfang vielleicht sogar noch sehr viel gegessen hast, wegen ihm auch. Ja, ne? Also Frustfressen. Genau. Wenn es schlecht geht, dann esse ich und dann habe ich wieder ein schlechtes Gewissen und dann kotze ich. Mhm. Kriegt er, ich meine, das kostet ja auch eine ganze Menge Kohle, so viel zu essen und das wieder zu erbrechen. Kriegt er das mit oder kaschierst du das so? Doch, ich sag ja, der achtet da nicht drauf. Mhm. Also, ich könnte vor die Füße kotzen, das wird er nicht bemerken. Das ist mir jetzt sehr krass ausgedrückt. Kinder habt ihr nicht? Nein. Also Monika, jetzt aber ganz, ganz im Ernst, ne, unter uns beiden, wir sind natürlich nicht allein, klar, da ist aber überhaupt nichts mehr zwischen euch beiden, ne? Nee, aber ich liebe den Teufel, ich liebe den, ich kann auch nichts für. Warum, was liebst du denn an ihm? Ja, ich habe auch schon mal so eine Liste gemacht, was liebe ich an ihm, was liebe ich nicht an ihn, und da kam also sehr eindeutiges Ergebnis bei rum. Nämlich? Ja, dass ich nur seine braunen Augen liebe. Also weißt du, Monika, sowas ist mir völlig unverständlich. Wir unterhalten uns jetzt sechs Minuten und in den sechs Minuten hast du mir so viel Negatives von deinem Freund erzählt. Und zudem auch noch die vermutlich damit zusammenhängenden Auswirkungen, nämlich dass du so sehr viel zugenommen hast und dass du brechsüchtig geworden bist durch ihn oder durch die Beziehung, weil die nicht läuft. Und dann sagst du mir so, aber ich liebe ihn. Ist doch albern. Ich weiß. Ja, wie, ich weiß. Also, ja, meine Mutter versucht ja auch immer, die sagt auch immer, du weißt, wo du hin kannst, komm zu mir, pack dein Köfferchen und komm. Weißt du, Monika, ich weiß, dass man Liebe nicht so definieren kann. Wenn man sagt, ich liebe diesen Menschen, dann muss man zumindest imstande sein, eine ganze Menge Eigenschaften, Charaktereigenschaften aufzulisten, die man wirklich liebt und die liebenswert sind. Aber wenn du mir nur sagst, die braunen Augen, dann kauf dir einen Dackel, der hat auch braune Augen und der ist netter zu dir. Ich glaube, das Allerwichtigste ist gar nicht mal, dass du deinem Mann beichten musst, dass du brechsüchtig bist, sondern das Allerwichtigste ist, dass du von diesem Mann wegkommst, dass du dich von dem trennst. Ja, und dann bin ich alleine. Ne? Ja, dann bist du alleine. Aber vielleicht geht es dir dann auf Dauer besser, dann gehst du erstmal in eine Therapie. Aber weißt du, wie schwer das ist, das alles aufzugeben, was man sich erarbeitet? Ja, aber was hast du denn? Ja, du hast doch nur Unzufriedenheit. Ja. Du hast vielleicht eine schöne Wohnung, weiß ich nicht. Oder ja. Ja gut, aber was nutzt die schönste Wohnung, wenn man unglücklich ist? Was nutzt alles Materielle, wenn man unglücklich ist? Und du hast Angst vor der Einsamkeit. Du hast Angst, alleine zu sein. Ja, klar. Ja, aber im Grunde genommen bist du jetzt auch völlig alleine in der Beziehung. Ja. Vielleicht noch einsamer, als du sein wirst, wenn du alleine wohnst. Weil das immer wieder weh tut. Mit einem Menschen zusammen zu sein, der einen so völlig ignoriert. Ja. Naja, aber ich meine, das ist mit der Essen-Brechsucht, das fing eigentlich damit an, dass er ja immer so unzufrieden mit meiner Figur wurde. Deswegen ist das ja so geworden. Ja, natürlich. So habe ich es ja gerade auch gesagt, dass es einen engen Zusammenhang gibt. Ich mache folgenden Vorschlag. Du unterhältst dich mit meiner Psychologin, mit der Heide, noch mal ein bisschen. Na, ob mir das helfen wird, nee. Möchtest du nicht? Nee, lieber nicht, nee. Ich wollte eigentlich auch nur darauf hinaus, dass sie dir vielleicht noch so ein paar Tipps gibt, was die Brechsucht anbelangt. Och, da habe ich so viel Material drüber. Gut, dann kann ich dir nur sagen, Monika, trenn dich von diesem Mann, über kurz oder lang. Ja. Mehr gibt es da eigentlich nicht zuzusagen. Und wenn du dann nicht klarkommst, auch mit deiner Krankheit, dann musst du dir professionelle Hilfe suchen. Mhm. Du musst quasi von unten ganz neu anfangen wieder. Wenn das noch so hart ist, so schlimm ist für dich. Ja, aber der Neuanfang, da habe ich so eine Angst vor. Tja, das ist klar. Also so. Aber wie soll es so weitergehen? Du bist jetzt erst 24 Jahre alt. Willst du die nächsten 20 Jahre kotzen? Nee. Na also. Nee, deswegen nicht. Also, ich wünsche viel Glück und alles Gute, Monika. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören. Okay, danke. Tschüss. Ein junger Mann ist da. Der ist 25 Jahre alt und heißt Markus. Ja, hallo. Hallo, Markus. Ja, folgendes. Ich habe ein Problem und zwar, ich bin homosexuell, lebe seit 2 Jahren mit meinem Partner zusammen und habe jetzt durchs Internet noch einen jungen Mann kennengelernt, mit dem ich mich jetzt so alle 2 Monate mal getroffen habe, sexuell nur, keine Beziehung. Mhm. Wir wissen auch, wir haben beide eine feste Beziehung. Mhm. Und jetzt seit neuestem auf der Arbeit habe ich eine junge Dame kennengelernt, auch so in meinem Alter. Mhm. Und mit der habe ich jetzt auch ein Verhältnis angefangen. Mhm. Das ist also für mich jetzt wieder ganz neu. Ich hatte zwar mit einer Frau eine Beziehung, aber das war halt so die Jugendliebe halt. Ne? Ja. Mit 18 war das. Ja. Ist das auch eine reine Sexgeschichte mit der Frau? Oder würdest du sagen, also Gefühle sind ja nicht im Spiel? Nein. Wie oft hast du mit ihr Sex? Also jetzt, die letzten 2 Wochen hatten wir schon 3-mal, weil das ist während der Arbeitszeit. Mhm. Was ja alles während der Arbeitszeit machst. Wir hatten auch schon so einen Anrufer. Ja. Anruferin war das. Was machst denn du? Nee, das darfst du nicht jetzt nicht sagen, dann wirst du zu leicht zu erkennen. Würde mich ja doch interessieren, was du da machst und wie ihr dann Sex habt während der Arbeit. Ja, gut. Nee, erzähl's mir nicht, dann bist du zu leicht zu erkennen. Ja, klar. So, und dein Freund, mit dem du 2 Jahre zusammen wohnst und lebst, ahnt von dem Ganzen nichts, gar nichts. Nein, er geht nachts arbeiten, ja, und tagsüber bin ich halt auch Kilometer entfernt. Ja. Es ist also jetzt ein Problem, wir haben uns gerade auch eine Wohnung gekauft, haben auch viel aufgebaut zusammen und ich liebe ihn eigentlich auch teilweise kann ich sagen noch. Teilweise noch? Klingt ja nicht so doll. Sexuell klappt es eigentlich so gar nicht mehr. Wir gehen zwar noch miteinander ins Bett, aber ich habe irgendwie keine Lust mehr. Also mit ihm groß, weil bei mir hat irgendwie die Rolle sich gewechselt. Vorher war ich aktiv und jetzt gehe ich mehr ins Passive. Abgesehen von den Schwierigkeiten, was das Sexuelle anbelangt. Ja. Du hast gerade gesagt, ich liebe ihn eigentlich teilweise noch. Ja. Abgesehen von der Sexualität, würdest du schon sagen, dass du ihn liebst noch? Ja, doch, doch. Platonisch auf jeden Fall liebst? Doch. Also hat er schon... Auf jeden Fall noch. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwo hängt dann doch mein Herz noch an ihm. Und ich habe halt auch jetzt total schlechtes Gewissen deswegen. Weil es jetzt auch noch ausgerechnet, dass mit der Frau noch dazu kommt. Ne? Kannst du dir denn vielleicht irgendwie ein Modell vorstellen, dass ihr beide zusammen sein könnt, aber vielleicht jeder doch so in einem bestimmten gesteckten Rahmen seine Sexualität nachgeht? Ja, er ist sehr eifersüchtig und er hatte mal am Anfang Zeit zu unserer Beziehung gesagt, wenn das mal jemals passieren würde, halt würde er sich sofort trennen wollen. Ne? Und dafür habe ich natürlich jetzt dann auch große Angst. Jetzt nicht wegen der Wohnung oder so. Ich bin befreundet mit einem schwulen Paar, die sind bestimmt 10 Jahre schon zusammen. Ja. Die machen das so. Und ja, war das irgendwann auch so ausgeäppt, die Sexualität. Und die lieben sich wirklich heiß und innig, die leben zusammen. Mhm. Aber die haben ihre Affäre nebenher. Aber die haben eine Vereinbarung, dass sie sich alles darüber erzählen. Und der andere weiß immer genau, jetzt geht der dahin und macht das. Und sobald ein Verliebtsein entstehen sollte, dann muss man das sowieso sofort sagen. Aber die sagen mir, das entsteht gar nicht, weil sie so ihre Sexualität in den Griff kriegen und ihre Liebe leben können. Ich könnte es glaube ich auch nicht, aber es ist ein Modell, ne? wenn man einen Partner hat, mit dem man sowas machen kann. Somit kann man beides halten, ne? Und es funktioniert. Ja gut, das ist ja auch noch so ein Problem. Ich glaube, ich werde aber auch dann wahrscheinlich eifersüchtig sein. Ne? Mhm. Ist zwar widersprüchlich irgendwo. Das ist widersprüchlich, aber, ja. Aber ja. Ich meine, das sind ja Warnsignale, dass du jetzt einen Lover quasi nebenher hast und sogar eine Frau noch, wo du schwul bist. Das ist ja ein Indiz dafür, dass du sehr unzufrieden bist sexuell. Und das wird ja immer schlimmer werden, je mehr ihr zusammen, je länger ihr zusammen seid. Ja, ich merke das schon, es fängt ja schon mittlerweile an. Ich bin sehr schlecht gelaunt. Mhm. Ne? Und er kommt halt immer an und fragt mich immer, was ich habe und so. Mhm. Er merkt wahrscheinlich schon irgendwo was, ne? Aber er kann es nur einordnen. Aber du musst es ihm sagen, Markus. Auch wenn ihr euch eine Wohnung gekauft habt und jetzt materiell vielleicht sehr verstrickt seid miteinander, aber das hat alles gar keine Relevanz. Mhm. Weil es wird immer schlimmer werden und vielleicht beschädigt ihr dadurch auch noch eure Freundschaft, weil du bist ja schlecht gelaunt, er ist schlecht gelaunt und man schimpft sich an und so weiter. Das kann sich ja alles so hochschaukeln, ne, das Ganze. Naja, vor allen Dingen jeden Tag das Gefühl halt, ne, immer auch die Angst erwischt zu werden, oder? Ja, klar. Ja. Das ist ja auch ganz groß. Wobei das natürlich sehr schwierig ist, so etwas dann offen zu besprechen, das ist klar. Und die Gefahr besteht, dass vielleicht die Beziehung dadurch ganz kaputt geht, aber es ist der einzige und richtige Weg. Und mach ihm doch gleich auch so konstruktive Vorschläge, dass jeder vielleicht so ein bisschen seine Wege gehen kann. Auch wenn du jetzt meinst, dass er das nicht mitmacht, aber man kann es ja versuchen. Es ist ja einfach, es ist ein Versuch wert, finde ich. Ja gut, okay. Ja, probieren werde ich es wohl müssen. Sehe ich auch so. Ja. Viel Glück. Okay, ich danke dir. Tschüss, Markus. Sebastian, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend. Hallo, Sebastian. Ja. Wo sollen wir denn am besten mal anfangen? Wir fangen da an, wo du was verheimlichst deiner Partnerin oder deinem Partner gegenüber. Ja, das sieht so aus. Und zwar habe ich seit 4 Jahren eine feste Freundin. Mhm. Die ist Dani. Mhm. Sie ist nächsten Monat 17 und wie man merkt, sie ist schon derbe jung und ich bin halt schon ein bisschen älter. Du bist schon ein alter Mann dagegen. Nein, kein alter Mann, aber... Seit 4 Jahren seid ihr zusammen, da war die 13, als du sie kennengelernt hast. Ja, richtig, genau. Das war so die Sandkastenzeit, so mehr oder weniger. Aber sie hatte mir eigentlich erzählt, dass sie 15 war. Mhm. Und so bin ich dann eine Zeit lang davon ausgegangen, dass sie halt älter ist. Ich habe natürlich irgendwann mal rausgekriegt, dass sie nicht so alt ist. Hast du Schwierigkeiten bekommen mit den Eltern? Nein, in dem Sinne ja nicht, weil ich habe ja nichts Sexuelles mit ihr vorher gehabt. Ach so. Mhm. Das ist ja das Ding, weil ich seit 1,5 Jahren halt eine Beziehung nebenbei noch habe, wenn man es so nennen mag. Das ist die Carola und die ist halt 21 und da hole ich mir, meine Befriedigung dann. Ja, Moment, aber du bist jetzt 4 Jahre mit Dani zusammen. Die ist nun mittlerweile auch 17 schon, sagst du, ne? Richtig, genau. Du hast gar keinen Sex mit Dani? Nein, also was heißt kein Sex? Ich habe keinen Sex mit ihr. Das heißt, Padding haben wir schon und wir fassen uns an. Und warum schlaft ihr nicht miteinander? Weil es mir einfach zu gefährlich ist. Ich habe da zu viel Respekt vorm Gesetz. Aber sie ist 17 Jahre, da kannst du mit ihr kannst du auch schlafen. Ja. Folgendes, sie kommt aus so einer Jugendgruppe und ich weiß nicht, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu... Ich habe einfach so das... Wie Jugendgruppe? Ja, sie war vorher in so einer Jugendgruppe, hat sie gewohnt und da waren halt nur Mädchen im Haus und die waren alle derbe jung und hatten alle schon ein Kind an der Backe. So. Und wenn ich das denn sehe so und ich sehe sie, weil sie auch noch so jung ist, dann hatte ich manchmal schon das Gefühl, dass das Gleiche mir auch passiert. Aber will... Möchte sie das denn nicht, wenn ihr jetzt so lange vertraut miteinander seid? Ja, pass mal auf, das Folgende, das wird dich jetzt verwundern. Ich weiß ja, dass sie auf jeden Fall auch noch einen Freund nebenbei hat. Ach, und mit dem schläft sie? Ja, und der ist 36. Dann frage ich mich jetzt, warum ihr... Pass mal auf, das ist ein ganz komisches und verzicktes Spiel, das läuft aber auch schon ganz lange Weise raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch für die Sendezeit ist. Nein, lass mich mal ganz... Wie definiert ihr denn eure Beziehung? Sagt ihr, dass wir sind zusammen? Ja, es warum ist, sagt ihr das? Warum sagt ihr nicht einfach, wir sind gute Freunde? Das ist schwer zu sagen. Es ist einfach schon so eingefahren. Ich weiß nicht, das war so ein Liebe auf den ersten Blick. Ja gut, aber... Und irgendwie hängt das so in den Knochen. Ich habe auch einen Kollegen, der halt 5 Jahre schon mit seiner Freundin zusammen ist und auch zig Beziehungen schon nebenbei hatte und wenn die Freundin nicht mehr, hat das schon mitgekriegt. Gut, wenn wir nicht mehr Kumpel reden, wir über dich. Die deine Freundin Dani, mit der du 4 Jahre zusammen bist, die jetzt 17 ist, die weiß nichts von der anderen Geschichte. Nein, die weiß nichts. Aber du weißt von der anderen Geschichte, dass sie noch einen Freund hat. Ich weiß es, weil ich also teilweise ab und zu ja auch mal nachschaue im Telefon, im Handy, auf SMS oder so, ob da irgendwas kommt. Mhm. Und da habe ich dann schon so mitgekriegt, dass... Also wird sie ein schlechtes Gewissen haben dir gegenüber? Ja, ich denke schon, dass sie mir seit langer Zeit was verheimlicht. Aber du hast doch auch... ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, oder? Nicht so stark, weil ich sie sexuell ja nicht im Endeffekt... Aber Sebastian, du bist ein Mann, durchaus ein junger Mann, aber ein Mann von 22 Jahren. Wieso klärst du denn dieses Verhältnis nicht zu eurer beider Entlastung? Ja, das ist ja mein Vorhaben, deswegen habe ich jetzt ja bei dir angerufen, so, ob ich jetzt den Schritt wagen soll und sagen soll, ich weiß, was geht, ich hab's gemerkt und... Ja, gar nicht mal im Sinne eines Vorwurfs, sondern ich finde, dass du mit ihr über eure Beziehung, über euren Kontakt reden solltest. Ja. Und eine Klärung bewirken solltest, nämlich dass ihr kein Paar in dem Sinne seid. Richtig, aber ich kann halt gute Freundschaft mit ihr nicht schließen, dafür liebe ich sie zu sehr, das ist mein Problem. Vielleicht findet ihr ja jetzt auf eine neue Art zueinander durch so ein ganz offenes Gespräch, das kann ja auch sein. Naja. Aber so klingt das so festgefahren. Das geht jetzt seit 4 Jahren so. Da war sie noch fast ein Kind und du hast dich nicht an sie herangetraut. Nee. Das ist ja alles ritualisiert wahrscheinlich, auch euer Verhalten miteinander. Ja, richtig. Aber wie gesagt, seit 1,5 Jahren habe ich halt die Carola. Ja. Und die ist ja halt auch in meiner Altersklasse. Das heißt, Dani verhält sich nicht wie 17, sie verhält sich schon älter, nur das ist halt... Begehrst du denn Dani? Ja, auf jeden Fall. Du würdest schon gerne mit ihr richtig schlafen. Ich könnte es. Es ist ja nicht das Ding, das hast du mir auch gerade gesagt. Nur, wenn ich weiß, vielleicht war da ja sogar schon jemand anders. Oder wenn da jetzt jemand anders nebenbei noch ist, dann turnt mich das nicht an, mit ihr dann wiederum Sex zu haben. Weil also du möchtest gerne Erste sein? Nein, weil ich im Gefühl habe, dass sie halt noch mit dem anderen nebenbei schläft. Gut, aber das ist natürlich dann die Aufgabe des Gespräches, dass das sich alles klärt. Ja. Jetzt stocherst du doch im Nebel. Du weißt gar nicht richtig, was los ist und du kannst dich auch nicht richtig klar verhalten. Ich habe auch zu viel um die Ohren, also ich bin halt oft unterwegs und habe viel zu tun mit Musik und so. Ja gut, das ist aber kein Grund, nicht offen mit deiner Frau umzugehen. Nein, das ist kein Grund, das ist richtig. Naja, was soll ich sagen? Was meinst du denn, wie Dani für dich empfindet? Das kannst du doch sicher auch einschätzen und beobachtet haben. Auf eine Art und Weise wird sie mich sicherlich lieben und das denke ich auf jeden Fall, aber das tut Carola auf jeden Fall auch. Carola ist die andere, mit der du Sex hast. Ja, richtig, genau. Hat die sich verliebt in dich? Die hat sich auf jeden Fall verliebt in mich. Das heißt, du hättest ein doppeltes Problem, wenn du dich jetzt auf deine langjährige Freundin einlässt. Richtig, ist die andere auch noch da. Genau, und nachher sind sie vielleicht beide weg und dann hat man keines von beiden. Tja, aber so strategisch darf man nicht an Liebe rangehen, das rächt sich immer. Richtig, du hast recht, auf einer Seite schon, deswegen dieses Gespräch. Ja, ja, aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht kann es sich auch ergeben, dass ihr einen ganz neuen Schwung bekommt und dass sich da alte Verkrustungen aufbrechen, kann ja sein. Ja, man kann es ja mal versuchen, ne? Wie hast du sie eigentlich damals, als sie 13 war, wo hast du sie kennengelernt? Ah, das war, also sie hat sich ja als 15 ausgegeben zu der Zeit schon, bis ich dann gemerkt habe irgendwann, dass sie halt nicht 15 ist, sondern sie 13 war. Mhm. Und naja, sie war halt in so einer Jugenddiskothek. So. Mhm. Naja, wir haben uns da gesehen, ich habe da halt Musik gemacht. Mhm. Und du bist ein DJ? Nee, ich mach so... Volksmusik ein bisschen mit Kollegen zusammen. Es ist jetzt, hört sich vielleicht ein bisschen doof an. Also es ist nicht auch pure Volksmusik, es ist so traditionelle Musik einfach. Ja, du hast sie kennengelernt. So fing es an. Richtig, genau. Sebastian. Ja. Rede mal mit der Frau. Mit der jungen Frau. Ja, mach ich. Alles? Ich werde mir deinen Rat mal durch den Kopf gehen. Ja, toll, toll, toll. Alles klar. Ciao. Gut, Domian. Schönen Gruß. Danke, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unser Thema, wenn das mein Partner wüsste. In der Technik bei Leo Scholten. Morgen sind wir im Fernsehen 20 Minuten später, im Radio bei 1Live sind wir pünktlich um 1 Uhr und morgen ist wieder eine freie Telefon-Talkshow Mittwochnacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ja immer. Und dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Und ihr könnt auch faxen unter 0800 5678. 110. Ich wünsche eine schöne Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.